Kundgabe 5422. Empfangen durch Bertha Dudder am 27.06.1952. Weinbergsarbeit wichtiger als irdische Tätigkeit. Nichts soll euch davon abhalten, für mich tätig zu sein, so ihr euch selbst mir zum Dienst angeboten habt. Seid ihr einmal von mir angenommen worden, so ist auch euer Dienst euch zugeteilt. Es sind euch Aufgaben gestellt, die ihr erfüllen sollet. Und ihr müsset nun als meine Knechte rechte Arbeit leisten. Ihr müsset eifrig tätig sein an der Erlösung irrender Seelen, die in großer Not sind und ständig Hilfe benötigen. Diese Arbeit für mich und mein Reich müsset ihr jeder anderen Tätigkeit voranstellen, und ich werde euren Dienstwillen segnen. Wohl könnet ihr auch irdisch eure Pflicht erfüllen, und ich selbst werde euch helfen, so ihr nur immer die geistige Arbeit voransetzet, weil sie viel wichtiger ist und, da sie freiwillig ausgeführt werden muss, sich nicht viele Menschen finden, die sie leisten wollen. Was ihr tut für mich und mein Reich, wird euch niemals irdisch schädigen, denn ich sorge dafür, dass eure Arbeit gesegnet ist, dass ihr auch irdisch leistet, was für euch nötig ist, dass ihr auch den Anforderungen nachkommen könnet, die irdisch an euch gestellt werden. Doch wertet das irdische Leben nicht zu hoch. Seid mir treue Knechte, die stets den Willen ihres Herrn erfüllen wollen und die darum auch segensreich wirken können unter ihren Mitmenschen. Dies sei eure stete Sorge, dass eure Mitmenschen eure Hilfe brauchen und ihr sie ihnen geben könnet, so ihr nur unausgesetzt meinen Worten folgt, die euch antreiben, eure Mitmenschen zu belehren, sie hinzuweisen auf das Ende, ihnen meine liebe Lehre zu vermitteln. Ihr könnet ihnen helfen, so wie ihr die geistige Not derer zu beheben suchet, so wie ihr sie zum Glauben zu bewegen suchet, so wie ihr ihnen mein Wort zuleitet, das sie erretten kann aus aller Not. Und diese Arbeit sei euch stets die dringendste, die ihr zuerst leisten sollet. Dann wird auch eure irdische Arbeit gesegnet sein. Denn ich allein kann geben und nehmen. Und ich werde stets meinen Knechten ein guter Hausvater sein, der sie erhält und ihnen hilft in geistiger und irdischer Not. Amen.